Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Wirtschaft anders gedacht. Wie die Flucht aus Moneyland gelingen kann. Sendung von Ferdinand May. Irgendwo weit draußen im Karibischen Meer liegt Nevis. Eine Insel wie das Paradies auf Erden. Sie ist so traumhaft, dass Reiseführer sie die Königin der Karibik nennen. Wer von Miami 3 Stunden nach Süden fliegt, wird im Landeanflug einen bewaldeten, in atemberaubenden Nebel gehüllten Gipfel erblicken. Einmal angekommen, kann er in türkisfarbenem Wasser baden oder an kilometerlangen Sandstränden mit vielen, vielen Palmen spazieren. Die Insel Nevis ist ein Traumreiseziel, wie man es sonst nur aus den Schaufenstern der Reisebüros kennt. Für den britischen Journalisten Oliver Bullough ist Nevis jedoch etwas ganz anderes. Als er sich im Jahr 2018 auf den Weg in die Karibik macht, ist an Urlaub gar nicht zu denken. Die Reise auf die Insel Nevis ist für den Reporter des Guardian eine der wichtigsten in seiner journalistischen Laufbahn. Nevis hat mich deswegen so fasziniert, weil man dort das Wesen der globalisierten Wirtschaft wie unter einer Lupe sehen kann. Ich nenne es Moneyland. Sie verkaufen dort Geheimhaltung und scheren sich nicht um die Konsequenzen. Aber um ehrlich zu sein, es ist doch ein wirklich schönes Fleckchen Erde. Oliver Bullough recherchiert seit vielen Jahren zu den Themen Korruption, Betrug und Geldwäscherei. Dass ihn die Suche nach Schuldigen eines Tages auf eine Karibikinsel führen würde, das hätte er nicht gedacht. It's got great beaches, great bars. Die Strände und Bars sind wunderbar. Es wäre der Himmel auf Erden, jetzt während Corona nochmal dorthin zu fahren. The idea of going there now during COVID would be absolute heaven. Als Oliver Bullough im Jahr 2018 auf Nevis ankommt, hat er keine Zeit für Badeurlaub und Cocktailspaß. Schließlich will er herausfinden, ob Nevis wirklich die Festung des Geldes ist. Zusammen mit der Nachbarinsel St. Kitts bildet Nevis einen kleinen, aber souveränen Staat mit nicht einmal 50.000 Einwohnern. Doch auf Nevis, sagt der Journalist, gelten so lasche Steuergesetze, dass dort so gut wie jeder eine sogenannte Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen kann. Das heißt im Klartext, amerikanische Anwälte haben in Nevis ein Rechtssystem geschaffen, das keine ausländischen Gerichtsurteile anerkennt, Unternehmen davon freistellt, ihre Unterlagen für Finanztransaktionen dokumentieren zu müssen und, damit sich ein Gericht überhaupt mit einer Klage befasst, muss jede Bürgerin $100.000 zahlen. Jeder, der eine sichere Festung für seine Millionen oder Milliarden braucht, schafft sein Geld nach Nevis, erzählt mir Oliver Bullough. Die Insel ist nicht nur ein Paradies für Urlauberinnen, sondern auch ein Paradies für Briefkastenfirmen. Das war total verrückt. Als ich von der Fähre kam, musste ich nur 100 Meter in die eine Richtung und dann 100 Meter in die andere laufen. Und ich habe jede einzelne Firma aus den vielen Unternehmensregistern gefunden, die ich davor recherchiert habe. Jede einzelne Firma. Auch die 4 oder 5 Kanzleien, von denen ich immer wieder gelesen habe. Dieses ganze kriminelle System befand sich auf einer Fläche kaum größer als ein Fußballfeld. In den 90er Jahren hat das angefangen. Da ist Nevis zum Steuerparadies geworden, sagt Oliver Bullough vom britischen Guardian. Die Insel ist so schwer zu erreichen, da hat man sich neben den schönen Stränden noch weitere Anreize überlegen müssen. Die Folge? Auf jede Einwohnerin der Karibikinsel kommen heute 1,5 Unternehmen, die meisten von ihnen Briefkastenfirmen. Die Insel mit ihren absurden Gesetzen ist für den Journalisten der Beweis, dass die Reichen und Mächtigen heute gar nicht mehr versuchen, ihr Geld vor den Finanzämtern in ihren Heimatländern zu verstecken oder gar auf irgendwelche Gesetze in Deutschland oder den USA Einfluss zu nehmen. Stattdessen schaffen sie einfach ihre eigenen Regeln, zum Beispiel auf Nevis. Die Gründung eines Unternehmens dort kostet einen Millionär aus Großbritannien nur eine Unterschrift. Und ein paar Überweisungen später sind lästige Steuerzahlungen Schnee von gestern. Für Oliver Bullough ist das, was er auf Nevis findet, das, was er braucht, um sein Buch zu schreiben. Der Beweis für ein System, das er Moneyland nennt. Was mich dort noch mehr überrascht hat, die Anwälte haben mir nicht mal eingestanden, dass sie irgendetwas Falsches gemacht haben. Sie haben behauptet, sie würden einfach Firmen verkaufen. und damit eben ihren Lebensunterhalt verdienen. Auf mich wirkten sie wie Waffenhändler. Die sagen ja auch gerne, ich verkaufe bloß die Gewehre. Wenn sich die Leute dann gegenseitig erschießen, kann ich doch nichts dafür. Nevis verkauft auch Waffen, nur eben an Unternehmen. Und wenn die korrupt sind, kann Nevis doch nichts dafür. Die Recherchen zu seinem Buch Moneyland haben Oliver Bullo deprimiert, sagt er. Die Reichen werden immer reicher, weil sie sich ihre eigenen Gesetze schaffen. Und wer einmal Geld hat, dem öffnen sich auch Wege, dieses Geld noch weiter zu vermehren. Menschen aus Moneyland profitieren von der Globalisierung, nicht weil sie ihr Kapital dorthin schieben, wo sie am meisten erwirtschaften können, sondern dorthin, wo sie es nicht oder kaum versteuern müssen. Zum Beispiel in ein Steuerparadies wie die Insel Nevis. Oliver Bullows These, die Summe, die der Öffentlichkeit durch solche Geldwäschereien entgeht, mehrere tausend Milliarden Euro. Aber warum tun wir so wenig gegen ein System, von dem wir nicht profitieren? Wer oder was ist schuld am Zustand von Moneyland? Wie realistisch sind alternative Wirtschaftsansätze? Darum geht es in diesem Zündfunkgenerator. Oliver Bullough ist längst nicht der Einzige, der über die jüngsten Entwicklungen der Weltwirtschaft kritische Bücher schreibt. Das tun viele Autorinnen und Autoren. Einer von ihnen ist besonders bekannt geworden. Thomas Piketty, Professor für Wirtschaftswissenschaften in Paris. Nicht wenige nennen ihn den Marx der Moderne. Er hat gewissermaßen das neue Kapital geschrieben. Sein großes Werk hat den Titel Das Kapital im 21. Jahrhundert und verkaufte sich weltweit über 2 Millionen Mal. Als einer der ersten Ökonomen wies Thomas Piketty auf die seit den 1980ern stark wachsende finanzielle Ungleichheit hin. Das wohlhabendste, oberste Prozent der Weltbevölkerung besitzt so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschen auf der Erde zusammen. Der Mittelstand hat heute global gesehen nicht weniger, aber auch nicht mehr auf dem Konto als noch in den 1980er Jahren. In seinem aktuellen Buch Kapital und Ideologie erarbeitet Piketty jetzt Lösungsansätze für dieses Problem. In the long run we have a big rise of equality, you know, a big reduction of inequality. Auf lange Sicht, und das ist auch die zentrale These in meinem neuen Buch, auf lange Sicht war die Menschheit immer sehr erfolgreich, wenn es darum ging, Ungleichheit zu verkleinern und den Wohlstand für alle zu vergrößern. Wir hätten all die Erfolge des 20. Jahrhunderts nicht feiern können, wenn wir die finanzielle Ungleichheit nicht reduziert hätten, wenn es uns nicht gelungen wäre, Bildung für einen Großteil der Gesellschaft zu gewährleisten, wenn wir nicht gegen soziale Ungleichheit und für gerechte Steuersysteme und Arbeitnehmerrechte gekämpft hätten. Wenn wir heute über Eigentum nachdenken, tun wir das anders als noch vor 100 Jahren. Thomas Piketty gibt Entwarnung. Die Welt ist nicht nur schlecht. In den 1980er Jahren hat der von Piketty beschriebene Kampf um mehr Gleichheit aber einen heftigen Dämpfer bekommen. Margaret Thatcher und Ronald Reagan beispielsweise haben in Großbritannien und den USA die Spitzensteuersätze massiv gesenkt, Gesetze für Unternehmen gelockert und Strukturen für Wirtschaftsmonopole geschaffen. Die Folge? Der Graben zwischen den Armen und den Reichen wird seither von Jahr zu Jahr tiefer. Thomas Piketty. You know, we have moved in the direction of equality. Wir haben uns lange in Richtung Gleichheit bewegt. Und ich denke, wir können, wollen und werden das auf lange Sicht auch weiter tun. Aber das passiert natürlich nicht einfach so. Und dann kann auch plötzlich eine Pandemie über uns hereinbrechen, die Ungleichheit wieder vergrößert. Veränderungen sind auch in der Vergangenheit nur passiert, wenn viele Menschen dafür mobilisiert wurden. Ich versuche in meiner Arbeit, dieser langfristigen Entwicklung eine historische Perspektive zu geben. Im ersten Moment verwundern mich die Antworten von Piketty ein bisschen. Ist es nicht gerade dringlicher? Jetzt während Corona sind doch die weltweit 2000 reichsten Menschen wieder um mehrere Milliarden Euro reicher geworden, während die unteren Schichten in der Pandemie um ihre Existenz kämpfen. Sind das denn keine Probleme, die auch einen Forscher wie Thomas Piketty frustrieren? The way I view my contribution is not the world is terrible, inequality. Wissen Sie, ich sehe meine Arbeit eigentlich anders. Ich gehe nicht an die Dinge heran und sage, die Ungleichheit steigt die ganze Zeit, wenn wir aber diese magische Pille nehmen, wird alles gleich besser. Ich denke, dass die Welt auf lange Sicht besser geworden ist. Es gab ja schon Fortschritte. Es gab schon bessere Steuersysteme. Ich versuche jetzt zu skizzieren, wie sich das weiterentwickeln soll. Das System des partizipativen Sozialismus, das ich im Buch beschreibe, ähnelt der Entwicklung, die bereits stattgefunden hat. Der Ökonom schlägt vor, dass sich der Kapitalismus langfristig in einen partizipativen Sozialismus verwandeln soll. Dazu braucht es aus seiner Sicht vier wesentliche Veränderungen. Erstens mehr betriebliche Selbstbestimmung. Zweitens eine stärkere Verstaatlichung von Bildung, Gesundheit, Wohnraum und Infrastruktur. Drittens einen Spitzensteuersatz von bis zu 90% und viertens den gleichen Zugang zu Bildung für alle. Diese Forderungen untermauert Piketty mit über 1000 Seiten Empirie. Daten und Erkenntnisse aus vergangenen Gesellschaften, die zeigen sollen, dass der partizipative Sozialismus der logische nächste Schritt der menschlichen Evolution ist. Vorschläge, die mir auf den ersten Blick gefallen. Ich bin aber doch überrascht, wie überzeugt Thomas Piketty davon ist, dass sich die Idee des partizipativen Sozialismus langfristig auch durchsetzt. Natürlich ist das ganz anders als das Wirtschaftssystem, das wir derzeit haben. Aber das macht doch gar nichts. Das Wirtschaftssystem von heute ist auch ganz anders als das von vor 100 Jahren. Ich hätte ein viel zu negatives Bild der Gesellschaft, sagt mir Thomas Piketty gleich nach meiner ersten Frage im Interview. Vielleicht liegt das auch an meiner Arbeit als Journalist. Wenn ich zum Beispiel an den größten Finanzbetrugsfall dieses Jahres zurückdenke, an Wirecard, dessen Unternehmensleitung einfach mal 1,9 Milliarden Euro vortäuschte, die es nie gab. Trotzdem war Wirecard ein Star an der Börse. Angesichts solcher Dreistigkeiten fällt es mir schwer, so positiv zu bleiben wie Thomas Piketty. Wir müssen ganz einfach überlegen, wie wir unsere Gesellschaften in der Vergangenheit verändert haben. Es gibt schon drei sehr erfolgreiche Wege, die im 20. Jahrhundert funktioniert haben. Der erste: ein egalitärer Ansatz bei der Bildungspolitik. Wir müssen viel mehr in kostenlose öffentliche Bildung investieren. Zweitens brauchen wir mehr Arbeitnehmerrechte in Unternehmen. Die Bürger brauchen viel mehr Teilhaberechte, nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch. Die Idee, dass ein einziger Unternehmer mit 50 oder 60 viel mehr Geld haben sollte als alle anderen, weil er oder sie mit 30 Jahren mal eine gute Idee hatte, das kann einfach nicht funktionieren. Das ist ein monarchistisches System, das da unsere Wirtschaft bestimmt. Und die dritte Säule ist die permanente Zirkulation von Eigentum in unserer Gesellschaft. Und die erreicht man durch gerechtere Steuersysteme und durch Mindestlöhne für alle. Das, was mir Thomas Piketty hier erklärt, ist im Kern linke Politik. Höhere Steuern für Reiche, Bildungsgerechtigkeit, demokratische Teilhabe in Unternehmen. Diese Ideen gibt es schon. Ja, mit diesen drei Säulen wurde im 20. Jahrhundert ja bereits experimentiert. Und sie waren sehr erfolgreich. Deshalb sollten wir sie weiterverfolgen und vertiefen. Leider haben wir nach dem Fall des Kommunismus damit aufgehört. Nach 1990 sind wir in eine Ära gekommen, in der wir glauben, dass sich der Markt schon selbst regulieren wird. Das erinnert ein bisschen an das frühe 20. Jahrhundert. Aha, also doch ein kleines bisschen Pessimismus, selbst beim Optimisten Piketty. Auch im Buch Kapital und Ideologie schreibt der Ökonom, die Wirtschaftspolitik gerade erinnert ihn an die Wirtschaftspolitik vor dem Zweiten Weltkrieg. Eine Politik, die erst zu extremer finanzieller Ungleichheit, dann zu einer Finanzkrise und schließlich indirekt auch mit zum Aufstieg des Nationalsozialismus geführt hat. Das Vertrauen in den Neoliberalismus sei bei ihm heute auch nicht mehr so stark wie noch vor 30 Jahren, erzählt er. myself in the 1990s. Das ging ja selbst mir damals so in den 1990ern. Als ich als junger Student durch Russland und Osteuropa gereist bin, habe ich viel mehr an den freien Markt geglaubt als heute. Klar lag das auch an dieser Art des Kommunismus damals. Jetzt, 30 Jahre später, ist es allerdings Zeit, das alles nochmal zu überdenken. Und zurückerinnern an das, was war. Das ist die Botschaft aus den über 1300 Seiten von Thomas Pikettys Kapital und Ideologie. Denn schließlich sei das ja alles auch schon mal besser gewesen. In den USA zum Beispiel, erzählt der Ökonom, habe der Spitzensteuersatz von 1930 bis 1981 im Durchschnitt 81% betragen. Dann aber kam Ronald Reagan und hat so ziemlich alles über den Haufen geworfen. If I look at all the data I have to evaluate this policy, wenn ich mir alle Daten anschaue, die ich gesammelt habe, kann ich nur sagen, dass das damals sehr gut funktioniert hat. Nicht nur die finanzielle Ungleichheit wurde verringert, es hat auch zu mehr Wohlstand, mehr Wachstum und mehr Innovation geführt, als in der Zeit nach Reagan, der den Spitzensteuersatz um die Hälfte reduziert hat. Es ist Zeit, unserem historischen Erbe zu begegnen. Das habe ich mit meiner Arbeit zu zeigen versucht. Ich hoffe einfach, dass die Leute sich das wenigstens anschauen. Die gesammelten Daten, sagt Thomas Piketty, widersprechen der dominanten Ideologie. Es sei zum Beispiel gar nicht erwiesen, dass der Neoliberalismus zu mehr Wirtschaftswachstum führe. Vielmehr hätten sich sozialdemokratische Ansätze als deutlich effizienter herausgestellt. Seine Daten zeigen, dass wir die Ungleichheiten heute für uns selbst rechtfertigen, hängt mit unserer Ideologie zusammen. Mit Ideen und Gedanken, aus denen wir nicht ausbrechen können. Denn so hätten Gesellschaften ihre Ungleichheiten schon immer gerechtfertigt. Heute funktioniert das zum Beispiel so. Einkommensgerechtigkeit? Aber der Sozialismus hat doch gar nicht funktioniert. Reichensteuer? Das ist doch einfach eine Neiddebatte. Laut Piketty sind genau solche Argumente aber Ideologie in Reinform. Die Empirie zeige etwas anderes. Die vielleicht kühnste Idee des Ökonomen? Mittlerweile haben wir weltweit so viel Geld angehäuft, dass jede Weltbürgerin in ihrem 25. Lebensjahr 120.000 Euro Lebensgeld erhalten könnte. Auch das haben wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft diskutiert. Schon die französischen Revolutionäre haben gefordert, dass jedem ein Stück Land zustehen sollte. Das könnte man durch eine progressive Erbschaftssteuer finanzieren. In Europa hat das bis jetzt aber leider noch nie auf friedliche Weise funktioniert. Da waren immer Krieg oder Zerstörung beteiligt. Nur das konnte das zuvor angehäufte Privateigentum zerschlagen. Which reduced a lot of the private wealth. Trotzdem, sagt der Optimist Piketty, würden seine Daten beweisen, dass diese Umverteilung zu gesellschaftlichem Fortschritt führt. In any case, you know, all the evidence we have, all unsere Beweise deuten darauf hin, wenn man armen Menschen Land oder Geld gibt, steigert das nicht nur die Gleichheit, sondern auch die Effizienz in einer Gesellschaft. But also for efficiency. Pikettys Skizze für die Flucht aus Moneyland ist ein echter Kassenschlager. Sein Buch Kapital und Ideologie füllt die Bücherregale und begeistert Leserinnen auf der ganzen Welt. Nicht umsonst erheben Linke Thomas Piketty oftmals auf einen Thron, sehen ihn als Retter vor dem bösen Neoliberalismus. Aber ist das, was er beschreibt, wirklich realistisch? Kommt das an? In Deutschland beispielsweise steht die Union laut Wählerumfragen im Dezember 2020 bei 37%. Und viele wünschen sich mit Friedrich Merz einen Kanzlerkandidaten, der für vieles steht, aber sicher nicht für finanzielle Umverteilung oder partizipativen Sozialismus. Warum hält sich die Wettbewerbs- und Marktideologie so stark? Und warum wünschen sich nur so wenige ein anderes System? Obwohl sie selbst wenig bis gar nicht von der derzeitigen Lage profitieren. Darum geht es gleich. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Try to make anything else. my time, my life is gone. Es ist vor allem die Ideologie, die die horrende Ungleichheit unseres Systems immer wieder rechtfertigt, sagt der Wirtschaftsprofessor Thomas Piketty. Selbst die Menschen, die eigentlich unter ihr leiden, halten sie für gerecht. Kein Protest gegen den Kapitalismus, auch nicht nach Wirecard, dem größten Wirtschaftsskandal der deutschen Geschichte. 1,9 Milliarden Euro, die es nie gab, verschleiert über zahlreiche Briefkastenfirmen auf den Philippinen, Manila und Singapur. Dazu ein geflohener CEO. Aber von Protesten gegen die Finanzelite war nichts zu hören oder zu lesen. Dieser Zündfunkgenerator auf Bayern 2 stellt die Frage, warum das so ist. Wieso erscheint uns dieses Wirtschaftssystem so alternativlos? Und warum wirken verlockende Vorschläge wie 120.000 Euro Lebensgeld für jede Weltbürgerin für viele so fernab von jeder politischen und wirtschaftlichen Realität? Die Ökonomin Katharina Pistor, die an der Columbia University in New York lehrt, behauptet, das liegt am Code des Kapitals. Die Module des Rechts, die benutzt werden, um Kapital zu kodieren, sind alles Institutionen des Privatrechts. Man kann auch öffentliches Recht dort mit hineinwerfen, aber meistens wird das Privatrecht dazu benutzt, auch um das öffentliche Recht, um irgendwelche Restriktionen herumzukommen. Das hört sich erstmal wahnsinnig kompliziert an. Einfacher gesprochen meint Katharina Pistor, das Recht ist das Fundament, auf dem das Kapital steht und das verhindert, dass Umverteilung geschieht. Zu Beginn heißt es in ihrem neuen Buch Der Code des Kapitals noch passender, das Recht ist das Tuch, aus dem das Kapital geschneidert wird. Es geht hier nicht um staatlich gesetztes Recht im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches oder eines anderen Gesetzes, sondern es geht um den Prozess der Kodierung. Und der besteht im Wesentlichen darin, dass sich Anwälte der rechtlichen Möglichkeiten bedienen, um für ihre Mandanten neue Vermögensgüter, neue Reichtümer zu schaffen. In Moneyland suchen sich Reiche die Gesetze aus, die ihr Kapital schützen und mehren. So hat es Oliver Bullough in seinem gleichnamigen Buch beschrieben. Die Insel Nevis zum Beispiel, als Steuerparadies mit lächerlich abstrusen Finanzregulierungen. In einer virtuellen Diskussion, organisiert von der Heinrich-Böll-Stiftung, erklärt die Ökonomie- und Rechtsprofessorin Katharina Pistor diesen Vorgang auf noch abstraktere Weise, liefert so aber auch gleich die Begründung mit, warum nur so wenig gegen Steuerbetrug und Geldwäscherei unternommen wird. Schließlich, so sagt sie, spricht nichts gegen Betrug, wenn er erlaubt ist. Angefangen hat das im 16. Jahrhundert, erzählt die Professorin. Als britische Geschäftsleute auf die Idee kamen, ein Stück Land abzustecken und zu behaupten, das ist meins. Als der Prozess der Einhegung im frühen 16. Jahrhundert, vielleicht schon im späten 15. Jahrhundert begann, gab es keinen Titel zum Eigentum an Land in England. Es gab kein Register für Land, sondern es gab lang hergebrachte Gewohnheitsrechte, wie Land genutzt wird von verschiedenen. Bis schließlich die Landlords sich entschieden haben, dass sie das Land nicht mehr zugänglich machen für die sogenannten Commoners, die Bauern, die das Land auch benutzt hatten und Hecken gebaut haben, Zäune gebaut haben, um sie auszugrenzen. Darauf haben dann die Bauern damit reagiert, zunächst indem sie die Hecken und die Zäune wieder umgeschmissen haben, rausgerissen haben. Letztendlich wurde der Prozess aber vor Gericht entschieden. Und nach etwa 100, 150 Jahren, so lange hat es gedauert, aber nichtsdestotrotz wurde in der Regel den Landlords die Prioritätsrechte zugestanden. Das Eigentum allein reicht nicht aus, um Kapital und Wohlstand zu sichern, erklärt die Ökonomin. Es braucht Beständigkeit und dafür eben Recht und Gesetze, die den Wohlstand festschreiben. Dasselbe gilt für Offshore-Kapitalismus, Schulden, Verzinsungen, Finanztransaktionen und Tochtergesellschaften, die Schulden des Mutterkonzerns unsichtbar machen. Das alles sind Maßnahmen, die letztendlich zur Wirtschaftskrise geführt haben, aber legal waren und nach wie vor legal sind. Ohne Anwältinnen, die es verteidigen, könnte das Finanzsystem nicht bestehen. Die Anwälte hören das nicht immer so gerne, weil sie selbst oft meinen, sie seien eher in der Verpackungsindustrie. Sie verpacken das, was ihre Mandanten ihnen vorgeben zu verpacken und stellen nur sicher, dass es auch rechtens ist. Tatsächlich argumentiere ich, ist der Beitrag der Anwälte wesentlich höher. Und ich denke auch, dass man sie ein wenig mehr in die Verantwortung dafür nehmen muss. Denn ohne den Beitrag der Anwälte, ohne die rechtliche Kodierung, ohne die Fähigkeit, Lücken in Regulierungen zu finden und diese auszunutzen, um neue Güter oder Intermediäre zu schaffen, gäbe es die weitere Schaffung von Kapital nicht. Das Paradoxe? Recht. Für die meisten Menschen ist das etwas Festgesetztes und nicht Dehnbares. Ist nicht gerade das Recht etwas, das sich mit Universalität brüstet, das eben nicht verhandelbar, eben nicht vermarktbar ist? Die Globalisierung, sagt Katharina Pistor, hat genau das Gegenteil befördert. Recht wird vermarktet, aber auf der anderen Seite glauben die Menschen, das Recht ihrer demokratischen Selbstbestimmung gelte für alle. Nur eben nicht für diejenigen, die ihr Kapital mehren. Für die gilt immer das Recht, das ihnen gerade am besten passt. Was tun? Es gibt halt keine einfache Lösung dafür. Wir gehen mit einem komplexen, oft dezentral kodierten System um. Und es gibt viele Akteure, die genau wissen, wie man einen Versuch, sowas etwas so wieder zu regulieren, umgehen kann. Deswegen denke ich, dass man relativ strategisch vorgehen muss. Man muss wissen, wo die Punkte sind, wo man das System etwas zurückdrücken kann, um wieder Spielraum zu finden, letztendlich für die demokratische Selbstbestimmung. Die zentrale Herausforderung unserer Zeit, sagt Katharina Pistor, ist die rechtliche Selbstbestimmung der Konzerne und Unternehmen zu unterbinden. Das geht. Aber es erfordert eine gewaltige globale Kraftanstrengung und ist nur dann möglich, wenn alle Länder zusammenarbeiten und dieses Problem als solches überhaupt erstmal anerkennen. Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's brands every night in the pubs and there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring, but sex is still good when you get it. Wie kann eine gerechtere Gesellschaft entstehen? Und wie kann verhindert werden, dass sich viel Geld in den Händen weniger noch weiter vermehrt? Der Journalist Oliver Bullough, der das Buch Moneyland über die korrupten Praktiken der Finanzelite geschrieben hat, titelgebend für diesen Zündfunkgenerator auf Bayern 2, sagt, diese Fragen interessieren im Moment noch zu wenig Menschen. Die meisten Leute würden eher für Fußball oder Angeln brennen, als für Steuerbetrug und Geldwäscherei. Das liegt auch daran, dass Moneyland ein System ist, das die Reichen vor Umverteilung schützt. Moneyland ist ja kein echtes, sondern ein fiktives Land. Man kann es nicht besuchen, aber du kannst es gut mit einem Land vergleichen, weil es ein Ort ist, an dem die Wohlhabenden ihre Reichtümer verstecken können. Und zwar so, dass der Rest sie nicht sehen und nicht hören kann und sie auch nicht zu fassen kriegt. Ein bisschen hört sich das an wie eine Verschwörungstheorie, ein Eldorado für Reiche. Doch im gleichnamigen Buch liefert Oliver Bullough unzählige konkrete Beispiele dafür, wie geschickt die Finanzelite ihr Vermögen in Moneyland versteckt. Das hat ja alles durch Zufall angefangen. Es ist keine Verschwörung. Man kann es eigentlich als einen Unfall sehen, der in London passiert ist. In den 1950ern und 60ern wollte man den britischen Finanzinstitutionen helfen, verlorene Märkte zurückzuerobern. Financial institutions to win back some of the markets they'd lost at the end of the British Empire. Und dann hat es sich über die ganze Welt ausgebreitet. Und zwar auf so gewaltige Weise, dass es jetzt gar keinen Unterschied mehr macht, ob sich die Briten beteiligen oder nicht. Participating in this system, it wouldn't really matter. Moneyland. Das beschreibt Oliver Bullough als Prozess, der immer gleich abläuft. Zunächst häuft eine Privatperson oder ein Unternehmen eine Menge Geld an. Dann wird es aufgesplittet und verteilt. Mithilfe von Banken und Anwältinnen werden zum Beispiel Briefkastenfirmen gegründet. Und als letztes wird das Geld dann von dort aus ausgegeben. Ohne dass Finanzprüfer wissen, dass es immer der oder dieselbe ist, die sich da gerade die neue Yacht, die Luxusvilla oder den Privatstrand gekauft hat. Das ist die dunkle Seite der Globalisierung. Niemand wollte, dass das passiert. Aber Moneyland existiert, um den Wohlstand der Reichen und Mächtigen zu erhalten. Und es hilft ihnen dabei, Steuern und Regulierungen aus dem Weg zu gehen. Dadurch verstärkt es die Ungleichheit, weil die Reichen nicht auf die gleiche Weise Steuern zahlen müssen wie alle anderen. Die wissenschaftliche Kritik von Katharina Pistor belegt Oliver Bullough in seinem Buch Moneyland nochmal mit zahlreichen Beispielen. Beispiele für mehrere tausende Milliarden Euro, die dem Fiskus entgehen. Und was noch schlimmer ist, das System Moneyland verstärkt vor allem die Ungleichheiten in den sowieso schon ärmeren Ländern. In Afrika oder Osteuropa beispielsweise sichern sich einige wenige Reiche ihr Vermögen seit Jahren mit Hilfe von europäischen Anwälten und verhindern so, dass es ihrem Land zugutekommt. Und auch westliche Großkonzerne wie Google und Nike nutzen lasche Steuerregeln in Europa, um Milliarden zu sparen. Wenn du ein Krimineller bist und sicherstellen willst, dass dir dein Geld niemals weggenommen wird, kannst du es zum Beispiel auf die britischen Jungferninseln bringen. Dann weiß niemand mehr, dass das Geld eigentlich dir gehört. Und wenn du sicherstellen willst, dass keine Journalisten über dich schreiben, bringst du dein Geld nach Großbritannien. Denn hier sind die Desinformationsgesetze so stark wie nirgendwo sonst. Es geht in Moneyland nicht nur um Geld. Du kannst eigentlich alles dorthin bringen. Bullough meint, auch die Privatsphäre, Haus, Hof und Familie. Moneyland, ein Land voller reichen, freundlicher Gesetze. Wie ausbrechen? Oliver Bullough ist pessimistischer als Thomas Piketty oder Katharina Pistor. Es ist wirklich verdammt schwer, denn eigentlich müssten wir dafür alle Länder der Welt dazu bringen, dass sie alle gleichzeitig aufhören, eben das zu tun, was sie tun. Und selbst wenn das klappt, müsste nur ein Staat wieder damit anfangen und das ganze System würde zusammenbrechen. Dann wäre alles wieder so kaputt wie zuvor. Das macht mir große Sorgen. Meine Recherchen auf Nevis haben mich sehr deprimiert. Sie haben mir gezeigt, wie schwer es ist, etwas dagegen zu unternehmen. In meinem Buch geht es viel um das Problem und wenig um die Lösung. Der Grund ist, Moneyland aufzulösen ist echt schwierig. Moneyland wird sehr gut verteidigt. Moneyland is a well-defended place. Bitte gib mir mehr von dem Love Supreme. Ich bin dein King und deine Mon Ami. Denn nur für dich mach ich ein Robbery. Was soll ich in der Normandie? California Dream. Für dich würde ich auf die Gangster schießen, Papa. Wenn es einmal stürme, ich für dich in eine Bahn. Trage dein Diamantring an der Hand. Fahre den Fluchtwagen ins Lalaland. Lalaland. Globales Recht. Für den Einzelnen ist das schwer zu verändern und auch schwer zu verstehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Menschen Moneyland gar nicht als Problem wahrnehmen. Es kostet Zeit und Energie, sich in das verschachtelte System von Treuhandkonten, Briefkastenfirmen und Steuertricks hineinzufuchsen. Aber das darf keine Ausrede sein. Und wäre nicht genau das auch die Aufgabe der Bildungseinrichtungen, der Universitäten, das zu vermitteln? Und wäre es nicht ebenfalls wichtig, die herrschende Ideologie, die Thomas Piketty über 1000 Seiten dekonstruiert, zumindest dort zu hinterfragen und nach Alternativen zu suchen? Ich frage nach bei Professor Christoph Trebesch. Er lehrt und forscht am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Wie sieht es aus in der Volkswirtschaftslehre? Werden die Studentinnen und Studenten dort auch mit dem Optimismus angesteckt, den Thomas Piketty in diesem Zündfunkgenerator bereits verbreitet hat? Die Disziplin selber ist schon eher empirisch, beobachtend, erklärend, verstehen wollend geprägt und nicht so sehr auf das verändern wollen. Ne? Insgesamt geht der Trend in der VWL aber eher dorthin, dass empirisch gearbeitet wird, also der Versuch gemacht wird, immer besser verstehen zu wollen, wie sich Wirtschaftspolitiken oder politische Entscheidungen auf die Wirtschaft auswirken, also eher ein rückblickendes Forschungsverständnis, das dominiert eher in der aktuellen Wirtschaftsforschung. Das habe ich auch bei Thomas Piketty gemerkt. Seine Zukunftsvisionen waren von der Vergangenheit geprägt. Mich stellt das nicht ganz zufrieden. Schließlich sehe ich auch, dass viele Probleme, die wir heute haben, aus der Vergangenheit kommen. Die Klimakrise zum Beispiel, die aus dem Verständnis resultiert, dass wir die Natur wie ein Wirtschaftsgut behandeln, das immer weiter wachsen kann. Was nützt da die Empirie? Es gibt natürlich eine begrenzte Zahl an Wissenschaftlern, die mit so starken Politikempfehlungen nach vorne gehen. Die meisten versuchen erstmal zu verstehen, was sich aus vielleicht vergleichbaren Experimenten ergibt. Mich irritiert das ein bisschen. Wo bleiben die Folgen einer kapitalistischen Ideologie? Wieso werden die nicht häufiger dekonstruiert? Wenn man nur empirisch bleibt, wird man zum Beispiel nur schwer herausfinden können, was wäre, wenn. Was wäre zum Beispiel, wenn wir allen Menschen 120.000 Euro geben? Oder sie Zeit ihres Lebens mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ausstatten? Wir haben ja das Problem, wir können empirisch nicht messen, was passieren würde, wenn wir 120.000 Euro zur Verfügung stellen ab dem 18. Lebensjahr. Daher müssen wir uns ähnliche Situationen suchen. Es gibt zum Beispiel Forschung zu starker Erhöhung von Renten oder Sozialbezügen. Wie reagieren die Leute dort? Es gibt ja neuere Forschung auch zum bedingungslosen Grundeinkommen. Da gibt es experimentelle Forschung, wo einzelne Probanden eben ein Einkommen bekommen und andere nicht. Es gibt also eine Reihe von Ansätzen, an diese Frage heranzukommen, aber das ist natürlich ein Vorschlag, der so nicht überprüfbar ist. Ja. Money, money, money, money. Christoph Trebisch ist erstmal überrascht, dass ich mit ihm eine Grundsatzdiskussion über sein Fach angefangen habe. Ich frage ihn zum Beispiel, ob die Wirtschaftskrise im Jahr 2007 nicht zu einem Umdenken in der VWL geführt hat. Zu merken, dass alles, was man zuvor analysierte, eine große Finanzblase war. Ein Riesenhaufen Bullshit, wie der kürzlich verstorbene Ökonom David Graeber wahrscheinlich gesagt hätte. Wie immer bei solchen großen Schocks hat das natürlich schon eine Wirkung gehabt, aber es hat auch nicht alles umgeworfen. Man kann ja nicht von heute auf morgen ein komplett neues Modell, theoretischen Rahmenwerk aufbauen. Was wir allerdings beobachten, ist, dass so diese klassische Makroökonomie aus den 2000er Jahren, das ist natürlich heute nicht mehr so beobachtbar, aber viele der Modelle haben schon überlebt und werden auch nach wie vor genommen. Christoph Trebisch erklärt mir, dass die Finanzkrise die Disziplin empirischer gemacht hat. Man schaut also genauer hin, ist nicht mehr so theoretisch und auch nicht mehr so selbstbewusst wie früher. Eine positive Veränderung, denn die Empirie zeigt oft ganz andere Dinge als die ideologischen Vorannahmen. Es ist Christoph Trebisch wichtig zu zeigen, VWLerinnen sind nicht immer nur Star-Ökonomen oder Expertinnen, die mal eben von Politik und Wirtschaft herangezogen werden, um die eigenen Handlungen zu rechtfertigen. Das, was wirklich in der Forschung passiert, das ist unheimlich reich und unheimlich heterogen und unheimlich vielfältig. Und es gibt eben nicht die VWL und da passiert global unheimlich viel. Und das ist aus meiner Sicht schade, wie wenig davon am Ende in der breiten Diskussion ankommt. Trotzdem besteht immer noch ein großer Unterschied zwischen politischer Ökonomie und universitärer Volkswirtschaftslehre. Die größte Stärke der Empirie ist gleichzeitig auch ihre größte Schwäche. Denn dort, wo gar keine Daten sind, will sie nicht spekulieren. Insgesamt ist da sicherlich noch Nachholbedarf, ja, dass mehr politikbasierte Forschung gut wäre aus meiner Sicht für politische Entscheidungen in Deutschland. Und oft krankt es daran, es ist sehr schwierig, überhaupt Daten zu bekommen. Also zum Beispiel jetzt das Konjunkturpaket von 2008 oder 2009. Da an Daten zu kommen, wo wurde was investiert, was hat der Staat wie ausgegeben und investiert. Solche grundlegenden Fragen, da scheitert es oft dran. That's M-O-N-E-Y, so sexy, ich bin hin und her gerissen. Für viele Ökonomen scheint der Ausweg aus Moneyland in der Empirie und damit in der Vergangenheit zu liegen. Klar anschauen, was ist, was hat funktioniert, was nicht. Nur daraus könne man Schlüsse ziehen für die Zukunft. Meine letzte Frage an Thomas Piketty war übrigens, wie lange es seiner Meinung nach noch dauert, bis der Finanzkapitalismus zum partizipativen Sozialismus geworden ist. Wie lange es noch dauert, bis wir schließlich aus Moneyland geflohen sind. You know, I started... Ich habe Ihnen ja anfangs gesagt, dass wir den Kapitalismus heute mit dem Kolonialkapitalismus aus den 1910er Jahren vergleichen müssen. Und dann lassen Sie uns als nächstes schauen, wie es im Jahr 2100 aussieht. Das bedeutet, mein Denken ist ziemlich langfristig. Was die kurzfristigen Entwicklungen betrifft, ist es immer schwer, das genau vorherzusagen. You know, it's always difficult to predict how things are going to go in the short run or medium run. Langfristige Prognosen also, statt kurzfristige Vorschläge zur Verbesserung von Missständen, weil man die nicht gut vorhersagen kann. Aber was, wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben? Stichwort Klimakrise. Wie sich gleich zeigen wird, denken nicht alle Ökonominnen so. Wie gelingt die Flucht aus Moneyland? Aus einem System, das die Konzentration von Wohlstand auf das oberste Prozent verursacht hat. Wie entsteht finanzielle Gleichheit, mehr ökonomische Teilhabe, auch für ärmere Menschen? Thomas Piketty glaubt, dass diese Veränderungen kommen werden, aber nicht von heute auf morgen, sondern erst in den nächsten Jahrzehnten. Dass man auch kurzfristiger denken kann, zeigt diese Ökonomin und Philosophin aus Deutschland, Lisa Herzog, bekannt geworden durch ihr Buch »Die Rettung der Arbeit«. Die Grundthese des Buches ist ja zu sagen, Arbeit ist ein sozialer, in gewisser Weise auch politischer Raum, der gestaltet werden muss nach Kriterien, die über die Effizienzfragen, die aus ökonomischer Perspektive wichtig sind, weit hinausgehen. Das, was Thomas Piketty als Säule der Teilhabe im Beruf beschreibt, hat Lisa Herzog ausgearbeitet. Sie will zeigen, dass jeder etwas dafür tun kann, das Wirtschaftssystem gerechter und sinnvoller zu machen. Ich glaube, die Grundfrage ist nochmal eine Ebene tiefer. Und zwar haben wir jetzt ja doch sehr lange immer über Arbeit unter dem Paradigma des Marktes nachgedacht. Und im Markt geht es darum, wer setzt sich durch, wer hat das größere Drohpotenzial, wer ist mächtiger, wer kann auf wen am besten verzichten und so weiter. Aber was die Corona-Krise ja auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, ist, dass wir in Gesellschaften mit geteilter Arbeit ja nicht nur in diesem Paradigma des Marktes denken können, sondern wir sehen ja gerade die Notwendigkeit der Komplementaritäten. Also verschiedene Berufe sind ja gegenseitig aufeinander angewiesen und jeder kann seinen Job nur machen, weil andere Leute andere Jobs machen. Und das wirft doch eigentlich sehr grundlegende Fragen danach auf, wie groß die Schere denn eigentlich insgesamt werden soll. Lisa Herzog gilt derzeit als eine der wichtigsten Ökonominnen und Philosophinnen. Und sie denkt Wirtschaft kleinteiliger als Thomas Piketty. Ihr Argument, ein reicher, korrupter Manager könnte zum Beispiel auch nicht existieren, wenn er bei Krankheit nicht im Krankenhaus gepflegt wird, wenn es keine Anwälte gibt, die sein Vermögen beispielsweise auf die britischen Jungferninseln verschieben. Warum lassen sich so viele diese Ungleichheit also immer noch gefallen? Ich glaube, wir müssen weg von dem Bild, in dem das Kernparadigma ist, dass es darum geht, dass die Stärkeren sich da irgendwie durchsetzen und dann noch am Ende diese Geschichte, dass das irgendwie runtertropfen würde in so einem Sinne von Trickle-Down zu allen anderen. Da wissen wir einfach inzwischen, dass das nicht stimmt und dass wir uns nicht auf so einen Mythos verlassen können. Mehr Demokratie im Betrieb wagen, das ist Lisa Herzogs Idee für mehr Gleichheit. Vielleicht würden die Mitarbeitenden dann auch klar sagen, diese Macht- und Geldkonzentration geht zu weit. Ein Amazon-Lieferant könnte sagen, ich finde es ungerecht, dass Jeff Bezos den Profit dafür einstreicht, dass ich jeden Tag einen Transporter voll Pakete pünktlich zustelle und dass er dafür dann vielleicht sogar noch eine bessere Steuerklasse hat. Durch die Corona-Krise ist jetzt der ideale Zeitpunkt für eine solche Veränderung, meint Lisa Herzog. Ich denke, nach Krisen gab es historisch oft Reformen, vielleicht nicht direkt in den Krisen, da ist ja erstmal oft der Fokus darauf, das zu bewahren, was besteht, zu gucken, dass es irgendwie weitergeht. Aber ein Aspekt, wo Krisen oft eine wichtige Rolle spielen, ist, glaube ich, dass wenn bestimmte Einsichten mal da sind oder gewisse Tabus gefallen sind und man gemerkt hat, bestimmte Dinge stimmen einfach nicht, dann kann man das auch nicht mehr so einfach zurückdrehen. Auch was die Flucht aus Moneyland betrifft, ist Lisa Herzog optimistisch. Veränderung ist sehr wohl möglich, meint sie. Auch wenn es aufgrund herrschender Ideologien und Machtverhältnisse oft nicht so wirkt. Und da hat Corona, glaube ich, auch nochmal gezeigt, wenn es wirklich um was geht, wenn ein Notfall da ist, dann kann Politik auch handeln. Dann sind sich auch Parteien oft einiger, als sie das sonst sind. Und da kann wirklich was bewegt werden. Auch auf die ewige ideologische Neiddebatte hat Lisa Herzog eine passende Antwort. Hier zeige die Empirie, dass die eigene Position auf dem Arbeitsmarkt nicht etwa mit Leistung, sondern massiv von der Herkunft abhängt und ansonsten auch von vielen Zufällen. Wenn das zum gesellschaftlichen Konsens wird, werde auch klar, dass die immensen finanziellen Unterschiede zwischen Arm und Reich eigentlich gar keine Gerechtigkeitsgrundlage haben, sagt die Philosophin. Wir reden ja in Deutschland gerne immer über Leistungsgerechtigkeit, aber da kann jemand noch so viel leisten, wenn man dann in diesem Jahr den Abschluss macht, hat man so viel weniger Chancen, als wenn man im Jahr davor gemacht hat. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann erhöht es vielleicht auch nochmal die Bereitschaft zur Solidarität und dazu, dass ein gewisser Anteil von dem, was man durch Glück erwirtschaftet und dadurch besser dasteht, vielleicht auch steuerlich umverteilt wird. Eine Gesellschaft, die Arbeit als etwas anderes begreift als die Maximierung von Shareholder-Value, das ist Lisa Herzogs zentrales Argument, diese Gesellschaft wird die Schere zwischen Arm und Reich so nicht mehr dulden. Sie wird sich ökonomisch anders strukturieren, vielleicht auf eine Weise, die dem demokratischen Sozialismus von Thomas Piketty gar nicht so unähnlich ist. Also was ich mir wünschen würde und was ich als ein sehr positives Ergebnis sehen würde, das wäre, wenn zum einen das Bewusstsein für unsere gegenseitige gesellschaftliche Abhängigkeit und damit eben auch die Bereitschaft, sich an öffentlichen Aufgaben zu beteiligen, höhere Steuern zu bezahlen und so weiter, wenn die gestiegen wäre, weil wir aus der Krise mitgenommen haben, wir brauchen alle. Und die sogenannten niedrigen Jobs, wie das manchmal so heißt, die sind eben auch systemrelevant. Also das Adjektiv, das früher für Banken verwendet wurde, wird jetzt für solche Berufe verwendet. Und ich glaube, da ist es eigentlich besser gerechtfertigt. Bleibt die Frage, ob das oberste 1%, also die Superreichen, da auch mitmacht. Darauf wird es ankommen, wenn es um eine lebenswerte Zukunft für alle geht. Denn auch wenn wir einen ideologischen Shift erreichen, wie dieser Herzog ihn vorschlägt, es braucht auch die Bereitschaft, seine Reichtümer eben nicht mehr im Moneyland zu sichern. Oder globale Regeln, die das von vornherein verhindern. Immerhin, es gibt auch gute Beispiele. Jüngst entschied ein Bündnis aus Millionären gemeinsam mit Oxfam, Geld für von der Corona-Krise betroffene Menschen zu spenden. Um Moneyland allerdings ganz trocken zu legen und den wachsenden Abstand zwischen Arm und Reich zu verkleinern, brauchen wir auch die passenden Gesetze. Und zwar nicht auf nationaler, sondern auf globaler Ebene. Money. Wo stehen wir? Dieser Zündfunkgenerator auf Bayern 2 hat gezeigt, dass es nicht unmöglich ist, aus Moneyland zu fliehen. Wir waren schon mal weiter, wie die Überlegungen von Thomas Piketty zeigen. Und wir können unser Rechts-, Arbeits- und Wirtschaftssystem optimieren, um Chancen- und Einkommensgerechtigkeit herzustellen. Zum Schluss kehren wir nochmal auf die Insel Nevis zurück, wo die Reise ins Moneyland in diesem Zündfunkgenerator angefangen hat. Hier spricht der Journalist Oliver Bullo auch mit einer Finanzprüferin. Ein Gespräch, das ihm zeigt, wie viel Arbeit aus seiner Sicht noch vor der Gesellschaft liegt. Denn die Beamtin aus Nevis ist der Meinung, dass Steuertricks und Geldwäscherei doch überall auf der Welt passieren. Warum müsse er denn nun gerade die wunderschöne Insel Nevis damit belästigen? I think it showed me how difficult it is. Mir hat das gezeigt, wie schwer es ist, irgendetwas gegen diese Vorgänge zu unternehmen. Denn egal, wo ich hingehe und mit wem ich spreche, ich höre immer die gleichen zwei Antworten. If we didn't do this, somebody else would. So there's no reason for us not to do it. Wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte es jemand anderes getan. Und wir hören damit auf, wenn die anderen auch aufhören. Wenn man diese beiden Ausreden zusammennimmt, entsteht ein endloser Kreislauf des ewigen Nichtstuns. Endless cycle of never doing anything. Was die Flucht aus Moneyland betrifft, glaubt Oliver Bullo, stehen wir nicht bei 0, sondern bei minus 100. Denn gerade bei denen, die etwas verändern könnten, fehlt häufig die Einsicht. Das Problem ist nicht, dass die Leute Geld stehlen. Das haben sie ja schon immer getan. Das viel größere Problem ist, dass andere Leute das gestohlene Geld nicht ablehnen, sondern mit Handkuss nehmen. Es gibt ein sehr gutes Beispiel, das es auf den Punkt bringt. Das war das Absurdeste, was ich je gesehen habe. Eine Folge der britischen TV-Soap Say Yes to the Dress. Die spielte in einer Luxushochzeitsboutique in New York. Und da kam die Tochter eines Ministers aus Angola rein und gab hunderttausende Dollar für ein Hochzeitskleid aus. Und einfach keiner in dem Laden hat gesagt, warte mal, die kommt doch aus Angola. Wie zum Teufel kann die alleine so viel Geld haben? How have they got this much money? Oliver Bullo konnte das überhaupt nicht fassen, erzählt er mir. Wie kann man einfach so hinnehmen, dass eine Person so viel Geld ausgeben kann, wenn sie aus einem Land kommt, in dem viele Menschen an Hunger leiden? And I've thought the fact that we know people take this money, right? We know people take money from Angolan ministers. Was mich so fertig gemacht hat, war, dass sie nicht nur das Geld genommen haben, sondern so glücklich waren, dass sie es sogar fürs Fernsehen gemacht haben. Das hat mich deprimiert, weil es mir gezeigt hat, wie viel wir den Leuten noch beibringen müssen. Wir müssen ihnen deutlich machen, wie viel Schaden dieses Geld verursacht. Wenn ich einen Moment nennen müsste, wo ich fast aufgegeben hätte, das war er. It just made me realize. Was wäre aus dieser Geschichte zu lernen? Oliver Bullo hat sie gezeigt, dass auch der Westen schuld ist am gegenwärtigen Zustand unserer Finanzwelt. Die Anwälte und Beraterinnen, die dabei helfen, das Geld zu verstecken. Die Banken, die die Finanztransaktionen durchführen, ohne Fragen zu stellen. Und Menschen, die perversen Reichtum feiern und ihn sich insgeheim auch wünschen, anstatt zu protestieren. Der Westen ist mitschuld an diesen Problemen, nicht nur die kleinen Inseln in der Karibik. Und ich glaube, dieses Problem haben wir immer noch nicht richtig begriffen. Oliver Bullough arbeitet gerade an den Auswegen aus Moneyland. Denn in seinem Buch Land des Geldes, das dieses Jahr auf Deutsch erschienen ist, hat er dem Kampf dagegen gerade einmal 10 Seiten gewidmet. Das will er jetzt ändern. Wegkommen von der Beschreibung des Problems hin zur Lösung. I don't know, maybe it's a hopelessly optimistic, but it seems wahrscheinlich bin ich ein hoffnungsloser Optimist. Aber die Zeit des Umbruchs könnte tatsächlich jetzt beginnen. Ob dieser Umbruch jetzt passiert oder doch erst im Jahr 2100, ist schwer abzuschätzen. Partizipativer Sozialismus, Lebensgeld, die ideologische Neuausrichtung von Arbeit weg von kapitalistischem Selbstzweck, demokratische Mitbestimmung in allen Lebensbereichen. Das wären Mittel und Wege, an denen Politik und Gesellschaft arbeiten können. Dieser Zündfunkgenerator hat gezeigt, dass es möglich ist. Die Ideen, wie die Flucht aus Moneyland gelingen kann, sind und waren auf jeden Fall da. Das war Wirtschaft anders gedacht. Wie die Flucht aus Moneyland gelingen kann. Sendung von Ferdinand Mayen. Es sprachen Thomas Kretschmer, Peter Weiß und der Autor. Ton und Technik Wolfgang Lösch und Ruth-Maria Ostermann. Produktion Barbara Streidel. Redaktion Thomas Kretschmer.